Ich muss los, Belle. Adieu. Adieu, Papa. Adieu, Belle. Sei vorsichtig. Der Preis ist fast schon mein. Wie gut ist das erfunden? So einfach, doch komplex, so massig, doch so klein. Dies Wunder an Design soll mir die Rente runden. Doch dazu muss ich erst noch in den Jahrmarkt rein. Da scheint kein Schild zu sein. Mir ist der Weg entschwunden. War nicht die Nachtigall? Und auch kein Auerhahn!